Also jetzt, gut. Also. Bitte schön. Guten Tag. Mein Name ist. Ja, guten Tag. Guten Tag, ja. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Ja. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Ja, klar. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Dietrich. Mario Dietrich, könnten Ich Sie bin ein Mann, bitte, ne? okay, könnten Sie bitte Ihr Nachname buchstabieren? Ja, D Ja. I E T Ja. R I C H. CH. Dietrich, ja. Genau. Okay, Herr Dietrich, wie alt sind Sie? Ich bin noch 38 Jahre alt. 38. Und verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, es ist der 17.09.83. 17. 9. 9.83. 83. Okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,84 Meter. 84. Und wie viel wiegen Sie? Ja, so 79 Kilo ungefähr. 79 Kilo. Gut. Sind Sie verheiratet, Herr Dietrich? Jetzt muss ich tatsächlich gucken. Warte mal, wo bin ich denn? Der macht die falsche Reihenfolge. nein, ich bin nicht verheiratet. Nein. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, aber Okay. verheiratet sind wir nicht, nein. Haben Sie Kinder? Nein, nein, nein. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kommunikationstrainer. Okay. Herr Dietrich, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerde Ja, haben Sie? ich habe so schrecklichen Husten und ich habe eigentlich ja schon lange, ich habe so bekanntermaßen so ein überempfindliches Bronchialsystem. Das haben mir die Ärzte schon viele Jahre gesagt. Aber jetzt wird es immer schlimmer und ich habe so ganz zähen Schleim beim Husten und ich habe so ein Engegefühl in der Brust und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl und das macht mir wirklich ein bisschen Angst. Und das rasselt so und ja, das Herz klopft auch ganz doll und also ich habe richtig ein bisschen Angstgefühl. Dann habe ich gedacht, das möchte ich jetzt nicht heute Nacht nochmal erleben. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Das hat gestern Abend angefangen. Gestern Abend. Haben Sie schon mal diese Beschwerden gehabt? Nein, solche Beschwerden noch nicht, nein. Also wie gesagt, Husten habe ich schon lange Mhm. und aber jetzt, das hat eine völlig andere Qualität. Okay. Normalerweise Sie haben Bronchialempfindlichkeit, ja? Ja. Wogegen haben Sie? Gibt es irgendwelche Auslöser dafür? Ja, also es gibt natürlich schon auch Sachen, auf die ich richtig allergisch bin. Mhm. Zum Beispiel Nüsse und ganz schlimm auch Kresse. Da habe ich auch so eine Desensibilisierung mitgemacht. Aber Mhm. so dieser trockene Husten, das habe ich eigentlich schon richtig lange, ja. Und deswegen habe ich das auch erst gar nicht so ernst genommen. Aber jetzt so dieses Gefühl, dass ich so gar keine Luft mehr bekomme. Und ja, das macht mir jetzt doch wirklich Angst. Okay, jetzt haben Sie Atemnot. Ja, Brauchen das. Sie, soll ich Ihnen Sauerstoff geben? Erstmal Naja, möchte ich. also so für den Augenblick denke ich mal, geht das noch. Ich habe ja den letzten ganzen Tag auch jetzt nichts gehabt. Okay, dann aber erstmal, ich möchte Ihnen die Monitor anschließen. Ah Ich ja, möchte das die ist Monitor sicherlich ganz anschließen gut, ja. und die Blutdruck messen und Sauerstoffinhalt im Blut messen. Okay, haben wir das gemacht schon. Dann fühlen Sie sich jetzt besser? Ja, allein einfach das, was passiert, beruhigt mich schon ein bisschen, ja. Okay, gut. Dann können wir mit unserem Gespräch weitermachen. Sie haben gesagt, dass Sie enge Gefühle haben. Die sind auch seit gestern, na, gestern? Ja, das hat gestern angefangen, ja. Okay. Haben Sie Brustschmerzen? Ja, Schmerzen eigentlich, also nicht so richtig dolle Schmerzen, eher so dieses Gefühl, dass das alles viel zu klein ist. Okay, haben Sie bemerkt, ob Sie dafür irgendwelche Auflöser gibt, zum Beispiel, wenn Sie beim Belastung treten die Schmerzen öfter auf? Nee, das eigentlich nicht. Es ist mehr so, ja, vielleicht, wenn ich liege, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss mich wieder aufsetzen. Ne? Und ja, vor 2,5 Wochen hatte ich eine Erkältung. Da habe ich das jetzt irgendwie mit dem Husten alles gar nicht so ernst genommen. Aber jetzt ist es schon anders. Ne? Ich verstehe. Vor 2 Wochen haben Sie Erkältung. Waren Sie dafür beim Hausarzt oder irgendwie? Nein, nein, ach, zurzeit kann man ja gar nicht zum Arzt gehen wegen Corona, will man ja gar nicht. Nein, nein, das habe ich so zu Hause auskuriert. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Okay. Haben Sie Fieber? Ich habe nicht gemessen, aber ich glaube nicht, nee. Ich fühle mich nicht fiebrig. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie schleimige Auswurf haben. Ja, das ist so ganz eklig zäh. Das kriege ich kaum raus. Ne? Okay, haben Sie Blut im Auswurf gemerkt oder? Das habe ich nicht gesehen. Nee, da ist mir nichts aufgefallen. Okay, wie war die Konsistenz? Ja, so ganz zäh. Das Sehr, ist so, okay. das will gar nicht raus. Verstehe. Okay. Und Sie haben auch Herzklopfen. Ja, gerade wenn das mit einmal wieder so dieses Gefühl ist, dass ich so gar keine Luft bekomme, dann fühle ich mich mit einmal so ängstlich und dann klopft das Herz eben auch doll. Die Beschwerden treten auch in Ruhe, ja, auf. Ja, seit gestern. Vorher war das nicht so schlimm. Okay. Haben Sie vor haben Sie ja, Sie haben allergisch gegen Nüsse und Gräser. Haben Sie Kontakt in der letzten Zeit mit Nüsse oder Nein, ich Gräser? kenne das ja, das meide ich natürlich, diese Sachen. Also auch, ich glaube auch nicht, dass ich aus Versehen irgendwas da gegessen habe mit Nüssen. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, nee, das Gewicht ist immer stabil. Okay. Und sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, nein, nein, nein, nee, ich war immer nur zu Hause. Okay. Okay, gut. Dann möchte ich über Ihre Vorgeschichte ein paar Fragen stellen. Leiden Sie an chronischen oder Vorerkrankungen? Ja, eigentlich nur, eben was ich gesagt habe, diese Geschichte mit dem Bronchialsystem. Das ist schon 12 Jahre, dass die Ärzte das immer mal gesagt haben. Das reagiert sehr empfindlich. Und ich habe dann ja auch mit dem Rauchen aufgehört. Und dann dachte ich, damit würde es jetzt vielleicht besser werden. Aber ja, jetzt geht es irgendwie gar nicht. Und ansonsten bin ich aber eigentlich ziemlich gesund. Ich hab oft so Nackenschmerzen, weil ich halt viel am Computer arbeite. Und dann habe ich noch so eine Geschichte, dass ich bei Kälte mit einmal so einen Juckreiz kriege, an den Händen vor allen Dingen, dass die so rot werden mit einmal, jetzt wenn es richtig kalt ist draußen, und an den Handgelenken wenn ich da nicht ganz gut mich einpacke und Handschuhe trage, dann werden die Hände ganz rot und jucken. Okay, ich verstehe. Sie haben gesagt, dass Sie haben mit dem Rauchen aufgehört. Wann war das? Nee. Das ist jetzt 3 Jahre her. Vor 3 Jahren. Warum haben Sie Rauchen aufgehört? Ich habe ja gemerkt mit dem Husten, dass das nicht gut ist. Ne? Okay. Über bronchiale Erkrankungen, wissen Sie, was genau das ist? Ich meine die Namen der Erkrankungen. Der Arzt sagt immer, das ist ein übersensibles Bronchialsystem. Okay. Okay, und Kälte, wenn es kalt ist, dann bekommen Sie Juckreiz und Hautveränderungen. Aber nur an den Händen, ne? Händen, okay. Mhm. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ach, das ist erst so vor 3, 4 Jahren hat das angefangen. Sind Sie dagegen unter Behandlung oder nehmen Sie? Nein, ich ziehe mir halt Handschuhe an, wenn es kalt ist, ne? Mhm. Aber wenn ich die vergesse, ist es unangenehm. Okay. Gibt es etwas in Ihrer Familie, schwere oder chronische Erkrankungen? Nein, eigentlich keine chronische Erkrankung. Meine Mutter hat Nierensteine, aber das ist ja irgendwie nicht so eine, das ist ja was Akutes eher. Und mein Vater, ja gut, der hat tatsächlich ein Problem. Der ist alkoholkrank und hat auch einen Entzug versucht, aber das hat leider überhaupt keinen Effekt gehabt. Der ist also immer noch sehr schlecht dran. Okay. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Okay. Ja. Okay. Herr Dientrich, Sie haben keine Fieber und schlafen Sie gut? Nee, schlafen tue ich tatsächlich nicht gut. Warum? Darf ich fragen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht jetzt natürlich wegen dieses Hustens und so, das ist es nicht so gut. Aber vielleicht geht mir auch die Arbeit durch den Kopf, ich weiß es nicht. Aber ja, ich schlafe tatsächlich nicht gut. Okay, ich möchte auch gerne fragen, wenn Sie liegen, dann kriegen Sie Atemnot, ja? Diese letzte Nacht hatte ich das Gefühl, ich muss zwischendurch mal mich aufsetzen und versuchen, das irgendwie rauszuhusten. Mhm. Verstehe. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, normalerweise gut. Haben Sie Probleme? Bin wieder da. Ja. Bitte? Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ja, beim Stuhl, ich bin ein bisschen verstopft. Verstopfung. Seit wann haben Sie? Ja, das ist so in den letzten 5 Jahren hat sich das so breit gemacht, ja. Aber ich nehme da eigentlich wenig Medikamente. Was für Medikamente nehmen Sie? Ich nehme da Lefax, Kautabletten. Lefax. Okay. Und Wasserlassen? Haben Sie keine Probleme, ja? Nö, das klappt alles problemlos, ja. Okay. Herr Dientrich, gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Oder? Naja, jetzt im Augenblick belastet? Natürlich diese Geschichte, dass ich so schäbigen Husten habe, so kann ich ja nicht arbeiten. Und dass ich eben so diese schreckliche Luftnot habe und dass ich mich so schlecht fühle. Aber sonst belastet mich eigentlich nichts. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nee, eigentlich nur eben bei Bedarf für dieses Lefax. Und wenn ich mal Schmerzen habe irgendwo, dann nehme ich Diclofenac oder ja. Okay. Brauchen Sie? Nee, habe ich ja gesagt, nicht mehr, ne? Ah, ja, Entschuldigung. Mhm. Sie haben schon gesagt. Und vorher, wie lange haben Sie geraucht? Ja, 10 Jahre habe ich gut ein Päckchen geraucht, ja. Mhm. Und trinken Sie Alkohol? Ja, so gut wie nicht. Also sehr, sehr selten mal. Was meinen Sie? Wie oft trinken Sie? Wenn ich einmal im Monat ein Glas Wein trinke, okay, bei irgendeinem Fest oder bei einer Einladung oder so. Aber so bei mir zu Hause finden Sie keinen Alkohol. Okay. Und nehmen Sie Drogen? Nein, nee, gar nicht. Okay. So, Sie haben sind allergisch gegen Nüsse und Kresse. Und sonst haben Sie irgendwelche Allergie? Nein, nee, sonst, das ist eigentlich alles. Okay, ich möchte auch noch fragen, ob Sie geschwollene Beine haben. Nee, geschwollene Beine? Nö, ist mir nicht aufgefallen. Nee. Okay, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, Sie haben ja wirklich viel gefragt und okay, ja, jetzt. Haben Sie Fragen? Oder? Bin ich eigentlich nur noch gespannt, wie es weitergeht, ja. Okay, Herr Was man Dietrich. Dagegen machen kann, dass ich wieder besser Luft kriegen kann, ja. Ja, Herr Dietrich, haben wir schon die erste Behandlung gemacht. Wir haben Sauerstoff gegeben. Sie fühlen Sie sich ein bisschen besser ist schon, ja. Ja, ja. Als nächstes möchten wir die richtige Diagnose stellen. Deswegen brauchen wir ein paar Untersuchungen. Erstmal, ich würde Sie körperlich untersuchen. Danach, ich würde gerne Ihnen Blut abnehmen und ein EKG anordnen. Okay. Aha. Und ich möchte auch Sie zum Röntgen schicken, ja? Zum Röntgen? Ja, für die Lungen. Was wollen Sie röntgen? Ja, das ist eine bildgebende Untersuchung. Aber was röntgen Sie? Ich möchte die Lungen untersuchen. Die Lunge, Ja. Ob Sie irgendwelche Krankheiten im Lungen oder Veränderungen haben. Ich möchte mit Röntgen kontrollieren, ja? Ja, okay. Okay. Und habe ich Blut gesagt? Ja, genau, das haben Sie gesagt, Sie wollen Blut abnehmen, ja. Okay. Dann, ich habe ganz gute Venen, das müsste klappen, ja. Je nach den Ergebnissen, vielleicht können wir noch ein paar Untersuchungen brauchen, aber dafür sprechen wir nochmal, okay? Okay, ja, gut. Dann warte ich jetzt. Gut, ja, Sie, jetzt warten Sie hier, dann ich komme Ihnen wieder gleich. Ja, danke. Okay. Gut, perfekt. Gibt es Fragen von den Kollegen? Keiner will was. Emre hat schon alles gefragt. Keine Frage mehr. Ja, er hat wirklich sehr ich bin mir nicht sicher. Gefragt, ja. Okay. Man merkt, er ist ein alter Hase. Er kennt sich aus mit Anamnesen. Er hat schon viele gehört. Fieber haben Sie nicht. Ich brauche ein paar Minuten, bitte. Ja, alles klar. Okay. Okay, okay. Wenn es keine Fragen gibt, dann kann ich die Patientenvorstellung anfangen, ja? Ja, Sekunde. Ich hatte hier, ich weiß nicht, ob ihr das alle gehört habt, ich hatte hier zwischendurch einen Telefonanruf, jetzt muss ich den mal eben schnell absimmeln und sagen, dass ich im Zoom bin. So, alles klar, jetzt. Gut, jetzt kann es losgehen. Okay. Guten Tag, Frau Beärztin. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Okay, es geht um Herrn Mario Dietrich. Er ist 38 Jahre alt und er ist Kommunikationstrainer. Und 79 Kilo, 184 Zentimeter groß. Er klagt über, seit gestern, Hüsten mit Auswurf seit gestern. Und bei ihm würde empfindliche Bronchialerkrankungen festgestellt, aber er weiß nicht genau, was er hat. Was ist die Name von Krankheit? Was die genaue Diagnose ist, weiß er nicht. Und seit gestern auch hat er Angina pectoris. Ah ja, okay. Und als weitere Beschwerden nennt er Tachykardie und Dyspnoe und Orthopnoe. Seit gestern Abend diese Beschwerden. Und er beschreibt die Beschwerden nicht nur bei Belastung, sondern auch in Ruhe. Und er hat vor 2 Wochen Erkältung gehabt. Und er ist allergisch gegen Nüsse und Kresse. Wenn er er beschreibt die Auswurf mit 10 Schleim, aber Blut ist ihm nicht aufgefallen. Sehr gut, okay. In Vorerkrankungen liegt eine Bronchialerkrankung und Nackenschmerzen. Nackenschmerzen. Nackenschmerzen, ja. Er beschreibt auch ein Raynaud-Phänomen. Wenn es kalt ist, dann kriege er Juckreiz und rote Hautveränderungen am Hände. An den Händen. An den Händen, ja. Seit 4 Jahren. Und in der Familienanamnese liegt mutterlicherseits Urolithiasis und vaterlicherseits eine Alkoholkrankheit vor. Und in der vegetative Anamnese Schlafprobleme und Obstipation seit 5 Jahren. Und er nimmt keine regelmäßigen Medikamente ein, aber bei Bedarf nimmt er Lefax-Tabletten gegen Obstipation und Diclofenac gegen Schmerzen ein. Okay. Ja. Und er raucht. Er habe bis vor 3 Jahren eine Schachtel Zigarette täglich 10 Jahre lang geraucht. Oh ja. Und ja, das war's. Gut, was ist denn jetzt Ihre Diagnose? Was fehlt ihm denn? Okay. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einer Arrhythmie oder Herzarrhythmie oder unstabile Angina pectoris Was wäre differenzialdiagnostisch? Differenzialdiagnostisch kommen zum Beispiel ein Pulmonärembolie und ein Atrialfibrillation oder ein Pneumonie vielleicht in Betracht. Ja. Gut, was machen Sie diagnostisch denn jetzt mit ihm? Diagnostisch? Ich würde gerne diese Patienten erstmal körperlich untersuchen. Worauf achten Sie besonders? Ja, bei der körperlichen Untersuchung, Auskultation ist sehr wichtig. Ich höre erstmal die Lunge ab. Und was erwarten Sie, was Sie da hören? Und der Patient hat hyperempfindliche Bronchkrankheiten, wie ein Asthma, Asthma bronchiale. Deswegen können wir Strido oder zum Beispiel hören oder Rasselgeräusche hören. Und in der Auskultation? Auskultation? Ja, wenn Sie klopfen. Ah, Perkussion. Perkussion? Bitte? Perkussion? Ja. Perkussion können wir Hyposonoren Klopfschall. Hyposonoren Klopfschall, ja. Genau. Können wir hören. Und auch eine körperliche Untersuchung, ja, das war's. Wir können die Herz auch vielleicht abhören. Ja, natürlich, klar. Ja. Ich veranlasse eine EKG. Würde ich ihm Blut abnehmen. Im Blut können wir die Entzündungsparameter, Blutbild bestimmen und die Herzwerte, Troponin, CK, CKMG. Ach so, ja. Und die für die Pulmonärembolie, Dedima. Wir auch kontrollieren. Und ich meine, Sie haben ihn jetzt ja schon am Monitor dran. Was kontrollieren Sie da? Im Monitor Sauerstoff. Genau. Ja. Sauerstoffsättigung, ne? Sauerstoffsättigung, genau. Und was noch? Das ist es auch eigentlich schon, ne? Ja, was machen Sie noch für eine technische Untersuchung? Was ordnen Sie noch an? Apparative Untersuchung würde ich der Patienten eine Ultra-Echokardiographie durchführen. Ja. Und können wir auch eine CT veranlassen vielleicht. Ja, aber was Sie wollten, glaube ich, noch was anderes machen. Ein Röntgen. Ja. Natürlich. Ja, Thorax-Röntgen. Ja. Genau. Und können wir auch diese Patienten Spirometrie oder? Ja, genau. Also wenn sich rausstellt, dass es nicht das Herz ist, ja? Wenn das EKG unauffällig ist und wenn der kardiologische Befund unauffällig ist, dann müssen wir natürlich auf die Spirometrie gucken, ne? Genau, ja. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Wenn es sich jetzt bestätigt, dass der tatsächlich einen akuten Asthmaschub hat. Was würden Sie dann ihm denn therapeutisch angedeihen lassen? Therapeutisch können wir die Cortison, Inhalation als Inhalator und geben wir noch Sauerstoff und Salbutamol. Ja, sehr schön. Was noch? Ja, das ist eigentlich schon die Hauptsache, genau. Mhm. Gut, ich habe jetzt noch, also es ist wirklich alles, ja, komplett. Untersuchen Sie dann Ihren Patienten, halten Sie mich auf dem Laufenden, was aus dem wird, ja? Gut, und ich habe jetzt noch 3 Prüferfragen. Okay. So, und die eine Frage war, ob der Patient erhöhten Blutdruck hat. Erhöhten Blutdruck, ja, kann sein. Hat er was davon gesagt? Er hat dafür nicht gesagt. Nee, er hat es nicht gesagt, genau. Ja, ja. Ja, wenn er es gesagt hätte, wenn er über hohen Blutdruck und Medikamente gesprochen hätte, okay. Was wäre dann etwas, wo man hellhörig werden muss? Worauf muss man dann achten? Herzinsuffizienz, meinen Sie? Nee. Dann würde er ja ein Medikament bekommen. Ah, mein Beta-Blocker. Ja, das, die ACE-Hämmer. Die ACE-Hämmer machen offensichtlich trockenen Husten. Mhm. Ja? Ja, genau. Und dann, aber ich meine, das trifft jetzt zu diesen Patienten ja tatsächlich nicht zu, aber wenn jetzt in einem anderen Fall das so wäre, dass der Patient sagt, er nimmt ACE-Hämmer wegen Bluthochdruck, dann müsste man sagen, vielleicht ist das die Ursache für Ihren chronischen Husten. Ne? Ja, genau. Genau. Und dann diese Diagnose, hyperreagibles Bronchialsystem, ist, meine ich, tatsächlich eine eigene Diagnose. Das, also eigentlich beschreibt das ja nur, dass jemand sensibel reagiert, sobald er irgendwie Besonderheiten ausgesetzt ist, sei das klimatisch oder eben durch irgendwelche Stoffe in der Umgebung oder Stress. Ne? Mhm. Gut. Gut, hier ist die Frage, welches die wichtigsten Differentialdiagnosen sind für das Asthma bronchiale, also gerade jetzt beim Erwachsenen. Differentialdiagnostik für Erwachsene. Die hast du schon gesagt. Was habe ich gesagt? Du hast die vorhin genannt. Pneumonie, Pulmonarembolie, habe ich gesagt. Aber was war deine Hauptdiagnose? Hauptdiagnose, unstabile Angina pectoris. Ja, genau. Also und also die sagen dir, die wichtigste Differentialdiagnose ja. ist eben die Angina pectoris und die Lungenembolie. Genau. Mhm. Ne? Ja. Gut. Und dann haben sie noch nachgefragt nach dem Fachbegriff für einen akuten Asthmaanfall. Akuten Asthma. Akuten Asthma. Mhm. Ja, Exacerbation. Mir ist nicht bekannt. Exacerbation, ja. Exacerbation. Ne? Mhm. Mhm. Also das war jetzt hier tatsächlich eine ausdrücklich aufgeführte Prüferfrage okay. noch. Mhm. Ja. Gut. Dankeschön. Ja, also das war wieder mal eine sehr, sehr schöne Anamnese und auch ein sehr guter Bericht. Ich muss nur nerven, ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt, bei allen möglichen Leuten. Das kommt immer, immer wieder vor. Wir haben die Reihenfolge im Deutschen, wenn wir einen Satz bilden. Ich würde als erstes eine körperliche Untersuchung machen. So, wenn ich aber sage, erstmal würde ich. Genau, da muss es umgedreht sein. Und das macht ihr alle. Also ich kenne fast niemanden, der das nicht macht, ja. Es ist tatsächlich aber einer der häufigsten Fehler, der mir auffällt. Und das ist so einer, der so ein Signal setzt, der zeigt, oh, das ist jemand, der die Sprache nicht komplett beherrscht, ja. Oder das ist jemand, der es gelernt hat, ja. Und gönnt doch den Leuten dieses Vergnügen nicht, ja, dass sie das gleich erkennen. Sondern, ne, du weißt es ja, alle wissen das, dass die Satzstellung dann anders ist. Und wir Deutschen selber, ich gestehe es, wir machen es auch ja nicht immer richtig. Wie oft fangen wir einen Nebensatz an und beenden ihn als Hauptsatz? Ja, was weiß ich, ich muss jetzt aus dem Zimmer, weil ich muss zum Telefon. Ja? Nein, weil ich zum Telefon muss. Ja? So, wir machen das selber auch. Ja? Aber trotzdem, wenn was vorne wegkommt, dreht sich's um, ne? Ja, ja, ja. Und ich glaube, einmal hast du dich auch korrigiert, weil du es gemerkt hast, aber es kam tatsächlich ein paar Mal vor und ja, ich muss ja irgendwas zum Meckern haben, oder? Alles klar.